Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 242 an Goethe, Jena, den 18. November 1796. In Kopenhagen ist man auf die Xenien ganz grimmig, wie mir die Schimmelmann heute schreibt, die zwar eine liberalere Sentimentalität hat und, wenn sie nur könnte, gerne gerecht gegen uns wäre. Daran dürfen wir überhaupt gar nicht denken, dass man unser Produkt seiner Natur nach würdigt. Die es am besten mit uns meinen, bringen es nur zur Toleranz. Mir wird bei allen Urteilen dieser Art, die ich noch gehört, die miserable Rolle des Verführten zuteil. Sie haben doch noch den Trost des Verführers. Es ist zwar sehr gut und für mich besonders, jetzt etwas Bedeutendes und Ernsthaftes ins Publikum zu bringen, aber wenn ich bedenke, dass das Größeste und Höchste selbst für sentimentalische Leser von Ihnen geleistet, noch ganz neuerdings im Meister und selbst im Almanach von Ihnen geleistet worden ist, ohne dass das Publikum seiner Empfindlichkeit über kleine Angriffe Herr werden könnte, so hoffe ich in der Tat kaum, es jemals durch etwas in meiner Art Gutes und Vollendetes zu einem bessern Willen zu bringen. Ihnen wird man ihre Wahrheit, ihre tiefe Natur nie verzeihen, und mir, wenn ich hier von mir reden darf, wird der starke Gegensatz meiner Natur gegen die Zeit und gegen die Masse das Publikum nie zum Freund machen können. Es ist nur gut, dass dies auch sogar notwendig nicht ist, um mich in Tätigkeit zu setzen und zu erhalten. Ihnen kann es vollends gleichgültig sein, und jetzt besonders, da trotz alles Geschwätzes der Geschmack der Bessern ganz offenbar eine solche Richtung nimmt, die zu der vollkommensten Anerkennung Ihres Verdienstes führen muss. Hier lege ich Ihnen einen weitläuftigen Brief von Körner über Meister bei, der sehr viel Schönes und Gutes enthält. Sie senden ihn mir wohl gleich durch das Botenmädchen wieder, da ich ihn gerne kopieren lassen und für das 12. Stück der Horen brauchen möchte, wenn Sie nichts dagegen haben. Von dem Almanach lasse ich nur 500 Exemplare, aber auf lauter gutem Papier auflegen. Größer durfte ich die Auflage nicht wohl machen, da die Gründe für dieselbe nur von dem Absatz in Leipzig hergenommen worden, der Absatz im übrigen Deutschland aber noch problematisch ist, weil wir nicht wissen, ob von den versendeten Exemplarien nicht viele retournieren, werden indessen von der neuen Auflage nur 200 Exemplare verkauft, so ist sie bezahlt, welches ich jetzt, da alles durch meine Hände gegangen, bei Heller und Pfennig berechnen kann. An den Almanach für das nächste Jahr wage ich jetzt noch gar nicht zu denken, und alle meine Hoffnung ist nach Ihnen gewendet, denn das sehe ich nun ein, dass der Wallenstein mir den ganzen Winter und wohl fast den ganzen Sommer kosten kann, weil ich den widerspenstigen Stoff zu behandeln habe, dem ich nur durch ein heroisches Ausharren etwas abgeben gewinnen kann. Da mir außerdem noch so manche selbst der gemeinsten Mittel fehlen, wodurch man sich das Leben und die Menschen näher bringt, aus seinem engen Dasein heraus und auf eine größere Bühne tritt, so muss ich, wie ein Tier, dem gewisse Organe fehlen, mit denen, die ich habe, mehr tun lernen und die Hände gleichsam mit den Füßen ersetzen. In der Tat verliere ich darüber eine unsägliche Kraft und Zeit, dass ich die Schranken meiner zufälligen Lage überwinde und mir eigene Werkzeuge zubereite, um einen so fremden Gegenstand, als mir die lebendige und besonders die politische Welt ist, zu ergreifen. Recht ungeduldig bin ich mit meiner tragischen Fabel vom Wallenstein nur erst so weit zu kommen, dass ich ihrer Qualifikation zur Tragödie vollkommen gewiss bin. Denn wenn ich es anders fände, so würde ich zwar die Arbeit nicht ganz aufgeben, weil ich immer schon so viel daran gebildet habe, um ein würdiges dramatisches Tableau daraus zu machen, aber ich würde doch die Malteser noch vorher ausarbeiten, die bei einer viel einfacheren Organisation entschieden zur Tragödie qualifiziert sind. Leben Sie aufs beste Wohl. Wir sehnen uns alle recht herzlich, Sie zu sehen. Mein Schwager hat, wie ich höre, wegen Henderichs Stelle an den Herzog von Weimar geschrieben. Ich wünschte es herzlich, dass er seinen Wunsch erreichte, zweifle aber sehr daran, ob ich gleich überzeugt bin, dass er in Weimar auf manche Art brauchbar sein würde. Anbei erhalten Sie die Kupferplatte von Bold, nebst Papier zu abdrücken. Leben Sie wohl. SCH